Weitläufige Wurzelsysteme halten den Boden fest und lenken den Fluss des Wassers durch die Erde. Über dem Boden regulieren gewaltige Baumkronen und ihre Blätter die Niederschlagsmengen, die zu Boden fallen, womit die Erde weiter stabilisiert wird. Mit solchen Eigenschaften sind die tropischen Wälder in der Lage, Überflutungen zu dämpfen und der Bewegung des Bodens entgegenzuwirken. Man konnte sogar beweisen, dass manche Teile Sri Lankas durch die Mangroven an den Küsten und die Waldplantagen vor der vollen Kraft des Tsunamis von 2004 geschützt wurden. An Orten, an denen sie fehlten, hatte die Flutwelle weitaus schlimmere Auswirkungen. Außerdem sind tropische Wälder die Heimat einzigartiger Mikroorganismen, die abgestorbenes organisches Material schnell abbauen, abgefallene Blätter innerhalb eines Jahres nahezu vollständig weiterverarbeiten und so wichtigen Nachschub an nährstoffreichem Boden liefern. Mikroorganismen, Wurzeln und verrottende Vegetation filtern sogar das Wasser, das zwischen ihnen hindurch und über sie hinweg fließt, und entziehen ihm Verunreinigungen für ihre Bewohner. Wie ein Wissenschaftlerteam unter Leitung der Ökologin Nadja Rüger vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Untersuchungen auf einer Insel mitten im Panama-Kanal zeigen konnte, machen langlebige Baumarten wie Mahagoni und Paranus in einem tropischen Wald fast die Hälfte der Biomasse aus. Auch ganz allgemein zeigen Studien, dass Bäume mit großem Durchmesser in tropischen Wäldern für die Speicherung und den Kreislauf des Kohlenstoffs wichtige Steuerungsfunktionen erfüllen. Deshalb kann man viele dieser Dienste für die Geosphäre und eine Reihe ökologischer Systeme den tropischen Baumriesen dort draußen zuschreiben, meint Nadja. Der Beitrag der tropischen Wälder zum Funktionieren der Erdsysteme reicht bis weit in den Himmel. Mit ihren großen Blättern und den ausladenden Baumkronen bieten sie die ideale Plattform, über die Wasser zurück in die Atmosphäre gelangt. Tropische Wälder sind zu jedem Zeitpunkt weltweit für ein Drittel der Evapotranspiration, Verdunstung von Wasser aus den Blättern, verantwortlich. In der Luft angekommen wird die Feuchtigkeit von Pollen, Pilzsporen und anderen von tropischen Wäldern freigesetzten Substanzen gebunden und bildet Wolken, aus denen lebenspendender Regen fällt. Klimaforscher haben eine ähnliche Sandkastenmethode angewandt wie Tim Lanton, den wir in Kapitel 1 im Zusammenhang mit den ersten weltweiten Wirkungen der Pflanzen kennengelernt haben. Damit konnten sie zeigen, dass die Evapotranspiration sowohl im lokalen als auch im regionalen Maßstab für den Wasserkreislauf oder die Hydrosphäre unglaublich wichtig ist. Würde man den Wald im Amazonasbecken vollständig abholzen, der Niederschlag würde lokal um durchschnittlich 324 mm im Jahr zurückgehen. Nach manchen Schätzungen sogar um bis zu 640 mm, das wäre mehr als die durchschnittliche jährliche Regenmenge in und um Newcastle on Tyne. Und auch im übrigen Südamerika wären die Niederschläge niedriger. Ganz ähnliche Wirkungen hätte die Entwaldung des Kongo-Beckens in Zentralafrika. Sie würde nicht nur den Niederschlag in der unmittelbaren Umgebung um rund 50% sinken lassen. Auch in Westafrika, entlang der Küste von Guinea, würde weniger Regen fallen. Wegen der globalen Klimakreisläufe würden sich die in Modellen errechneten Auswirkungen der Vernichtung tropischer Wälder auch über die Tropen hinaus bemerkbar machen.